Erster mein Sohn, nimm meine Worte an. Behalte meine Gebote fest bei dir. Zweiter höre gut auf die Weisheit. Versuche mit deinem Herzen klug zu sein. Dritten rufe laut nach Verstand. Suche mit deiner Stimme nach Klugheit. Vierter suche sie so wie Silber. Suche sie wie einen versteckten Schatz. Fünfter dann wirst du Gott ehren. Du wirst Gott wirklich kennenlernen. Sechster denn Gott allein gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Wissen und Verstand. Siebter er hilft den ehrlichen Menschen. Er beschützt alle, die gut leben. Achter er passt auf die gerechten Wege auf. Er bewahrt den Weg seiner Freunde. Neunter dann verstehst du, was richtig und gut ist. Du kennst jeden guten Weg. Zehnter Weisheit wird in dein Herz kommen. Wissen wird deine Seele glücklich machen. Elfte Klugheit wird dich bewahren. Verstand wird auf dich aufpassen. Zwölfter das rettet dich vor dem bösen Weg. Es rettet dich vor Leuten, die Lügen sagen. Dreizehnter diese Leute verlassen den geraden Weg. Sie gehen lieber auf dunklen Wegen. Vierzehnter sie freuen sich über böse Taten. Sie lachen über schlimme Dinge. Fünfzehnter ihre Wege sind krumm. Sie gehen in die falsche Richtung. Sechzehnter die Weisheit rettet dich vor der fremden Frau. Sie sagt nette, aber falsche Worte. Siebzehnter sie verlässt ihren Ehemann aus der Jugend. Sie vergisst ihr Versprechen vor Gott. Achtzehnter ihr Haus führt zum Tod. Ihr Weg führt zu den Toten. Neunzehnter wer zu ihr geht, kommt nicht zurück. Er findet den Weg zum Leben nicht. Zwanzigster du aber sollst auf dem Weg der guten Menschen bleiben. Gehe den Weg der Gerechten. 21. Denn ehrliche Menschen werden im Land wohnen. Gute Menschen werden dort bleiben. 22. Aber böse Menschen werden aus dem Land entfernt. Wer Gott nicht treu ist, muss gehen.